Nun geschah es eines Tags, dass die Gottessöhne kamen, sich vor Jahwe zu stellen, und auch der Satan kam unter ihnen, sich vor Jahwe zu stellen. Da fragte Jahwe den Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete Jahwe und sprach, von einem Streifzug auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Da sprach Jahwe zum Satan, hast du wohl Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen gibt es niemand auf Erden, so unsträflich und rechtschaffen, gottesfürchtig und dem bösen Feind. Noch hält er fest an seiner Frömmigkeit, und du hast mich somit verleitet, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete Jahwe und sprach, Haut um Haut. Und alles, was der Mensch hat, gibt er dahin für sein Leben. Aber recke nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an, so wird er sich sicherlich offen von dir lossagen. Da sprach Jahwe zum Satan, wohlan, er sei in deiner Gewalt, nur schone sein Leben. Da ging der Satan von Jahwe hinweg und schlug Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und er nahm sich eine Scherbe, um sich damit zu kratzen, und saß dabei mitten in der Asche. Da sprach sein Weib zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die erste beste Törin redet. Das Gute nahmen wir von Gott an und sollten das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das ihn betroffen hatte, machten sie sich auf, ein jeder von seinem Wohnort, Eliphas von Teman, Bildad von Suah und Zophar von Naama, und verabredeten sich miteinander, hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Als sie nun in einiger Entfernung von ihm ihre Augen aufschlugen, erkannten sie ihn nicht wieder, da fingen sie laut zu weinen an, zerrissen ein jeder sein Gewand und warfen Staub gen Himmel auf ihre Häupter herab. Und so saßen sie bei ihm an der Erde 7 Tage und 7 Nächte, ohne dass einer ein Wort zu ihm redete, denn sie sahen, dass sein Schmerz allzu groß war.